Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland ist eine, ja, was ist sie denn eigentlich? Ist sie nur eine euroskeptische Partei? Ist sie eine europafeindliche Partei, wie uns häufig nachgesagt wird? Oder wie die Bild-Zeitung einmal im Herbst letzten Jahres titelte, die Euro-Hasser-Partei? Ist sie vielleicht vielmehr das, was die FDP einmal sein wollte, eine Rechtsstaatpartei? Hierüber müssen wir auch selbst noch nachdenken. Ich für meinen Teil habe darauf eine Antwort gefunden, denn für mich ist die Euro-Krise und alle damit verbundenen Probleme nur ein Ausdruck einer viel tiefer gehenden und schon lang angefangen habenden Demokratiekrise. Ich glaube, dass in der Euro-Krise und in den vielen Vertragsverstößen, angeblich über 80 an der Zahl, in den Verträgen von Maastricht bis Lissabon, das zum Ausdruck kommt, was wir an demokratischen Prinzipien bereits eingebüßt haben oder im Begriff sind zu verlieren. Und deswegen kann es der AfD natürlich nicht nur darum gehen, sich in der Euro-Krise zu engagieren und für einen besseren Weg einer gemeinsamen Währung oder auch einer nicht gemeinsamen Währung, wenn diese denn nicht funktioniert, zu kämpfen, sondern auch dafür, dass viele andere rechtsstaatliche Prinzipien in Deutschland wieder beachtet werden und selbstverständlich auch in Europa. Sprechen wir über Demokratie, dann müssen wir auch zuallererst über Transparenz sprechen. Und wo ist Transparenz wichtiger als beim Ausgeben der Gelder, die der Steuerzahler erarbeitet hat und die dem Staat nicht gehören, sondern allenfalls zur guten Verwaltung anvertraut sind, obwohl unsere Regierung oder auch die EU-Kommission das größtenteils vergessen zu haben scheint. Reden wir über die EU, über das EU-Parlament, denn es ist ja gerade kein Europaparlament, es ist lediglich ein Parlament der EU-Staaten, dann müssen wir feststellen, dass dort die Tendenz zum Geldausgeben doch recht groß ist und dass der Impuls, immer noch mehr Geld auszugeben, bislang weiterhin anhält, auch wenn das Budget für die nächste EU-Legislatur doch tatsächlich unter Mithilfe Großbritanniens und Deutschlands ganz leicht geschrumpft wurde. Aber wissen Sie oder wussten Sie, dass trotz alledem die Pläne für eine sogenannte EU-Steuer weiterhin vorangetrieben werden von diversen Gruppen im Europaparlament? Es wird dies nicht offen getan, eben gerade nicht transparent, sondern wie so häufig im EU-Parlament in kleinen Gruppen und Ausschüssen, deren Besetzung nicht immer offensichtlich und transparent ist, um dann endgültig dem Parlament eine Entscheidungsvorlage vorzulegen nach dem allseits bekannten Prinzip friss oder stirb. In der EU arbeiten ca. 55.000 Mitarbeiter in der Verwaltung und wie Sie wissen, sind sie gut bezahlt. Sie sind so hervorragend bezahlt, dass die Gehälter der Beamten und auch die Diäten der EU-Parlamentarier die der nationalen Parlamente bei weitem übersteigen. Auch dies ist kein Automatismus. Es in der Vergangenheit, ich glaube bis zur Legislatur 2009 in der EU, war es durchaus üblich, dass die Parlamentarier das gleiche Geld bekommen wie in ihrem Heimatparlament. Aber der EU- oder der Brüssel-Virus hat dazu beigetragen, dass man sich eben dann doch mehr Diäten genehmigte. Zu den ca. 750 Parlamentariern und den 55.000 Mitarbeitern haben wir natürlich auch Kommissare. Kommissare, wie Sie wissen, für jedes Land eines und sollte es weitere EU-Mitgliedstaaten geben, wird nach dem derzeitigen Plan die Zahl der Kommissare weiter steigen. Ob das sinnvoll ist, ob diese Kommissare tatsächlich ein Aufgabengebiet bearbeiten, das europaweit von Interesse ist, steht dabei nicht zur Debatte. Es geht ganz profan um die Verteilung von Posten. Und wenn man dann weiß, dass jeder Vizepräsident, von denen gibt es nämlich auch 14, ein Monatsgehalt hat, dass das der Bundeskanzlerin weit übersteigt, dann ist für mich der Schluss daraus nicht, dass die Bundeskanzlerin zu wenig verdient, wie der ehemalige Kanzlerkandidat mal gesagt hat, sondern dass sie alle zusammen vielleicht zu viel verdienen. Das sage ich nicht, weil ich den hart arbeitenden Politikern das Geld nicht gönne. Ich glaube nur, dass wir ein grundsätzliches Problem damit haben in dieser Demokratie, dass Politiker sein per se Karriere und vergleichbar sein muss mit einer Karriere in der Industrie. Ich glaube, Politiker muss man aus Berufung werden und wenn man es so intensiv betreibt, dass man tatsächlich versucht, wie auch meine Vorredner richtig gesagt haben, den Menschen zu dienen und nicht primär der eigenen Tasche, dann halte ich es für verständlich, dass man diesen Beruf oder diese Berufung nicht sein Leben lang ausführen kann. Wir brauchen, meine Damen und Herren, keine Parteikarrieristen mit SPD, CDU, Linke oder sonstigen Parteibuch, auch nicht mit AfD-Parteibuch. Wir brauchen Politiker, nicht unbedingt Berufspolitiker, die diese Arbeit für einige Jahre lang mit vollem Einsatz tun und immer im Auge behalten und nicht vergessen, wo sie eigentlich herkommen und wie die Lebensrealität der Menschen in diesem Land aussieht. Wenn man sich diese Frage anschaut, nur das als kleine Anekdote beiseite, fühlt man sich als gelernter DDR-Bürger, der ich bin, mit Jahrgang 75, die ich bis 1989 in Brandenburg aufgewachsen bin, so gar nicht. Weit weg vom Osten, kann ich Ihnen sagen, das war eine der ersten Lehren, die ich in Westfalen, wo ich lange gewohnt habe, gelernt habe, dass die Parteikarrieren der großen Volksparteien mitnichten anders gelaufen sind als bei der SED. Also so weit sind wir Deutschen gar nicht auseinander. Das im 25. Jahr nach der Wiedervereinigung ist vielleicht nicht unbedingt tröstlich, aber zeigt uns, dass die Unterschiede vielleicht öfter wichtiger gemacht werden, als sie eigentlich sind. Meine Damen und Herren, es hieß vorhin, wir jammerten so viel. Nun gut, wir seien eine Protestpartei. Dazu müssen wir recht häufig Stellung nehmen. Und dann frage ich Sie, meine Damen und Herren, wie möchte man denn, wie will man denn Veränderung schaffen, wie will man denn bestehende Zustände kritisieren, wenn man nicht protestiert? Und wenn ich ein Land kenne, in dem das die Bürger gut können, dann ist das Frankreich. Nicht, dass ich mit allen Belangen der französischen Politiker übereinstimme, mitnichten, aber ich habe schon lange vor Gründung der AfD immer die französischen Bauern bewundert, denen es überhaupt nichts ausmachte, auf die Straße zu gehen, ihr Korn oder sonstige Produkte auf die Straße zu kippen, einfach um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Protest ist ein Ausdruck von Demokratie. Und wenn wir alle nur Ja und Amen dazu sagen und am Kaffeetisch meckern, dann wird sich nichts ändern. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass der Saal heute Abend hier so voll ist und das beweist, dass Sie mehr wollen, als sich nur zu Hause zu ärgern. Und das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Und wenn dann unter Ihnen sich noch einige entscheiden, auch aktiv bei uns mitzuarbeiten, dann sind wir alle einen ganzen Schritt weiter. Schauen wir auf die EU und wollen dort verändern, dann müssen wir gleichzeitig den Blick zurückwagen. Und wenn ich jetzt nach Straßburg schaue, was von hier aus deutlich näher ist als von Leipzig oder Dresden, dann wissen Sie genau, dass ich über die doppelten Parlamentssitze spreche. Straßburg ist eine wunderschöne Stadt und ich kann die Franzosen darin gut verstehen, dass sie ihre eigenen Interessen verteidigen. Das tun sie ja mehr, als wir das tun. Aber wenn ich sehe, dass das Parlament in Straßburg, das nur einmal im Monat eine Woche lang genutzt wird, und wenn ich auch gesehen habe im Dezember, als ich in Brüssel war, wie dann jeden Monat alle EU-Parlamentarier plus Mitarbeiter ihr Sack und Pack in LKWs laden und ein wahrer Fahrzeugkonvoi sich in Straßburg aufmacht und dieser Politik-Tourismus jedes Jahr circa 200 Millionen Euro verschlingt und in einer Legislatur damit über 1 Milliarde, allein wegen des Anspruchs unserer französischen Nachbarn auf einen eigenen Parlamentssitz, dann ist es schlichtweg Unfug und eine Ausgabe, die man definitiv schnellstens abschaffen muss. Ich habe vorhin gesagt, ein Prinzip der Demokratie ist Transparenz. Zu Transparenz gehört, dass wir erfahren, was in Brüssel vor sich geht. Schon allein dafür sind AfD-Parlamentarier in diesem Parlament immens wichtig. Aber das wird nicht unsere einzige Aufgabe sein. Schauen wir auf einige der Demokratiedefizite in der EU, dann müssen wir uns darüber unterhalten, dass Deutschland im derzeitigen EU-Parlament nicht nach dem Prinzip One Man, One Vote repräsentiert ist. One Man, One Vote, machen wir es mal auf Deutsch, das geht vielleicht besser. Eine Person, ein Mann, eine Stimme oder ein Wahlberechtigter, eine Stimme. Dieses Prinzip ist mit dem wachsenden Parlament missachtet worden. Man mag es für marginal halten, man muss es aber wissen. Noch, wenn wir nicht weiter schrumpfen, macht die deutsche Bevölkerung ca. 16,4% der europäischen Bevölkerung aus. Unser Stimmenanteil im EU-Parlament beträgt aber gerade einmal 12,8%. Hält man das für noch vertretbar, dann müssen wir als nächstes in den EZB-Rat schauen. Sie wissen, die EZB ist diejenige Einrichtung, an die die Bundesbank schweren Herzens zur Euro-Einführung ihre Hoheit über die Geldpolitik abgeben musste. Und für die auch die Bundesbank mit etlichen hunderten Millionen Euro, wenn nicht sogar mehr, haftet. In diesem EZB-Rat, in dem also über die Stabilität der Währung entschieden werden soll, sitzen 18 Mitglieder derzeit, mit Litauen werden es 19. Und während wir für 27% aller Verbindlichkeiten der Europäischen Zentralbank haften, haben wir gerade eine Stimme von 18. Eine Stimme, genauso wie Malta und Zypern und Griechenland. Und Ihnen fallen bestimmt noch einige andere ein. Das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass ab 2015 Deutschland in jeder fünften EZB-Sitzung, in der im Wesentlichen über unser Geld entschieden wird, nicht mal einmal mehr mitstimmen darf. Dieser Zustand ist hier nicht bekannt und auch Herr Weidmann, der im Allgemeinen für eine striktere Geldpolitik steht, ist zu diesem Thema ganz ruhig geworden. Und wenn Sie wissen, wer bis vor kurzem noch im EZB-Rat für Deutschland saß, dann wissen Sie, dass ein derzeitiger Staatssekretär von Frau Nahles ist, Herr Asmussen. Herr Asmussen, der im Übrigen auch dafür war, dass Deutschland und Frankreich im Internationalen Währungsfonds ihre eigenen Stimmen, ihre nationalen Stimmrechte aufgeben und leicht fusionieren. Meine Damen und Herren, wenn man diese Ansichten, diese Ausprägungen in europäischer Politik als fortschrittlich betrachten will, dann benutzt man im Allgemeinen das Schlagwort, wir befinden uns schon längst in einer postnationalen Phase. Nun frage ich Sie, ob Sie dazu jemand befragt hat. Mich hat jedenfalls niemand befragt und ich denke, es ist doch wohl die Aufgabe einer Europäischen Kommission oder eines Europas, dass sich die Demokratie nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern sie am liebsten in alle Welt exportieren möchte, doch zuerst die Souveräne dieses Europas dazu auch zu befragen. Und wenn wir nicht von selbst gefragt werden, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir als Deutsche oder auch gegebenenfalls andere Staaten in dieser EU, in diesen Institutionen ein Vetorecht erhalten. Es kann nicht sein, dass wir, die das meiste Geld in die EU einbezahlen, übrigens vor Großbritannien, das wird leicht vergessen, dass trotz diverser Sonderregelungen Großbritannien nach wie vor der zweitgrößte Nettozahler der EU ist, dass wir in diesem Europa vergleichsweise wenig Mitspracherechte haben und stattdessen behauptet wird, wir seien doch die eigentlichen Nutznießer. Ich war kürzlich in Breslau und kurz davor in Spanien und habe mir angehört, was dort entweder die deutsche Volksgruppe oder auch die Spanier zu diesem Europa und zur Eurokrise sagen. Und da müssen wir nur mit einem Umstand ganz klar aufräumen oder mit einer Fehlwahrnehmung. Wir müssen davon ausgehen, dass außerhalb Deutschlands noch weniger Kenntnisse über die Ursachen und die Auswirkungen der Eurokrise vorhanden sind. Ich war völlig erschüttert zu merken, dass man in Spanien, einem Land, das nun heftigst von der Eurokrise betroffen ist, das Wissen über die Ursachen völlig unterdurchschnittlich ist. Wir merken schon in Deutschland, dass man nicht viel weiß, aber haben noch den Eindruck, dass das Auftauchen der AfD die politische Diskussion entscheidend belebt hat. Ich kann Ihnen sagen, das war ein richtiger Aha-Effekt, das war eine Wirtschaftsreise, hatte mit der AfD also gar nichts zu tun, als wir die wesentlichen Mechanismen der Eurokrise besprochen haben und plötzlich bei meinem Diskussionsgegenüber die Erkenntnis reifte, dass es hier mitnichten darum geht, die Spanier, die Griechen, die Portugiesen oder sonst wen zu retten, sondern eigentlich nur die Banken. In diesem Zusammenhang müssen wir einfach uns eingestehen, dass wir noch lange nicht, was die Transparenz angeht, da sind, wo wir hinwollen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zusammenhänge, die Ursachen und auch die Folgen der Eurokrise, die unserer Ansicht nach mitnichten vorbei ist, in diesem Europa öffentlich werden. Denn nur dann können auch die Bürger in unseren Nachbarstaaten Entscheidungen treffen, die auf tatsächlichen Tatsachen basieren. Und das ist meiner Ansicht nach bislang nicht der Fall. Die EU soll dem Bürger dienen. Wenn die Politiker uns nicht fragen, dann müssen wir in der Lage sein, ihnen von unserer Seite ein Stoppsignal zu setzen. Und schaut man sich die diversen Online-Petitionen an, die letzte, die richtig Aufsehen erregt hat, war die, als es um die Wasserprivatisierung ging, bei der ich glaube 2 Millionen EU-Bürger abgestimmt haben und die trotzdem von der Kommission weitestgehend missachtet wird, dann müssen wir in der EU, genauso wie auch in unserem eigenen Land, Mechanismen schaffen wie Volksentscheide oder europäische Bürgerinitiativen, die erlauben, dass Bürger einfach das Stoppsignal setzen, dass unsere Parlamentarier, wie im gewählten Bundestag, dem letzten, nicht mehr gesetzt wird. Dann müssen wir unseren Politikern diese Aufgabe abnehmen, die zu erfüllen sie meistenteils nicht mehr bereit sind, wenn sie Gesetzesvorlagen in nächtlichen Abstimmaktionen einfach abnicken. Wenn der Bundestag so weiter agiert, meine Damen und Herren, dann wird er der Volkskammer der DDR immer ähnlicher. Bleiben wir bei der Transparenz, dann müssen wir ein Wahlkampfthema aufgreifen, das wir vielleicht noch stärker mit den Bürgern besprechen können und müssen, weil es jeden von uns ganz direkt etwas angeht. Ist ein Wahlkampfthema, das auch die Grünen auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und obwohl wir uns sonst selten mit ihnen einig sind, bin ich der Meinung, wenn wir gemeinsame Positionen finden, dann sollten wir sie ruhig auch gemeinsam vertreten. Denn mir persönlich ist es ganz egal, aus welcher politischen Ecke ein Lösungsansatz kommt, wenn er nur richtig und konstruktiv ist. Im Bundestagswahlkampf wurde uns mal vorgeworfen, im Land Sachsen, wir seien so selektionistisch. Wir würden uns die besten Programmpunkte aus anderen Programmen der anderen Parteien herauspicken und diese nach vorn transportieren. Ich glaube, das war als Kritik des Journalisten gemeint. Ich hatte dann gesagt, ich fasse dies eigentlich als politisches Kompliment auf, dass wir offensichtlich über Parteischranken hinweg in der Lage sind zu erkennen, welche Themen wichtig und welche Themen nicht wichtig sind. Aber nun zu dem Thema, das Sie wahrscheinlich schon erraten haben. Es geht um das sogenannte Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erlauben, auch wenn das jetzt nicht deutsch ist und damit gegen mein eigenes Landeswahlprogramm verstößt, indem wir versuchen, Anglizismen zu vermeiden. Allgemeinhin wird über TTIP gesprochen und ich muss Ihnen sogar die Übersetzung dafür gerade schuldig bleiben, aber irgendwie Transatlantic irgendwas und Treaty kommt nochmal wahrscheinlich auch vor. Sie verzeihen mir das. Einer von Ihnen weiß bestimmt, wie die Abkürzung auszusprechen ist. Also, beim amerikanischen Freihandelsabkommen denkt man als wohlmeinender Bürger, es ging um den freien Handel. Und schauen wir die Geschichte der EU an, dann müssen wir konstatieren, dass der freie Handel, die Abschaffung der Zollgrenzen, genau in diesem Europa, in dieser europäischen Gemeinschaft oder der EWG ehemals und heute in der EU zu mehr Wohlstand geführt haben. Das ist, was die EU ausmacht, die Freizügigkeit von Waren, Verkehr, Personen und Dienstleistungen, wobei das Letztere in eingeschränktem Umfang. Dann muss doch eigentlich ein Freihandelsabkommen mit einem der wichtigsten Handelspartner Europas was Wunderbares sein. So klingt es zumindest und genau so wurde es uns auch über Monate verkauft. Nun stellt sich heraus, nicht überraschend, wenn man die Papiere, die Entwürfe, die wenigen Papiere, die es dazu im Internet gibt, liest, dass es so gar nicht nur um den freien Handel geht, sondern dass es im Wesentlichen darum geht, diese Wirtschaftsordnung und auch unsere Justizordnung im alten Europa gehörig auf den Kopf zu stellen. Natürlich ist es besonders für global agierende Unternehmen sehr spannend oder sehr interessant, wenn sie keine nationalen Regelungen zu beachten haben. Das nützt all den Firmen, die überall ungehindert investieren wollen, um ihre Produkte zu verkaufen. Nur übersehen wir dabei leicht oder übersehen viele, die dieses Freihandelsabkommen uneingeschränkt befürworten, dass es bei den sogenannten Investitionsschutzabkommen, das derzeit wegen der Europawahl interessanterweise auf Eis liegt, mit nicht nur darum geht, uns mit amerikanischen Produkten zu beglücken. Versprochen wird ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, mehr Wohlstand, mehr Arbeitskräfte. Also eigentlich das, was immer versprochen wird, wenn man den Bürgern etwas verkaufen will, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben. In diesem Investitionsschutzabkommen geht es aber im Wesentlichen darum, dass vor allen Dingen global agierende Konzerne, nur die haben in der Regel die Finanzkraft, um in anderen Ländern massiv zu investieren, jegliche Rechtsordnungen und kulturellen Bestimmungen der Länder, in die sie investieren, missachten dürfen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern ein bisschen Radio gehört hat. Da ging es darum, dass nun auch neben den Bauern, die das schon lange gemerkt haben, und diversen mittelständischen Unternehmen, die von der Konkurrenz großer Konzerne sicherlich bedroht wären, nun auch der Buchhandel und die Kulturschaffenden aufgewacht sind und vehement gegen dieses Freihandelsabkommen streiten. In Kürze gesagt geht es darum, um zwei Beispiele zu nennen, dass mit dem Freihandelsabkommen unter Umständen die deutsche Buchpreisbindung auf dem Spiel steht oder auch die öffentliche Finanzierung von Theatern und anderen Kulturschaffenden. Und wenn ich gerade über Letzteres spreche, dann sind wir uns, glaube ich, daran einig, dass unsere Kultur, unsere Identität doch entscheidend damit zusammenhängt, wie wir an unsere Nachfahren, an unsere Kinder genau unsere Identität und unsere Kultur weitervermitteln. Und dazu gehören Musik, klassische oder auch moderne, dazu gehören die zahlreichen Theaterstücke, dazu gehören Opern und vieles mehr. Bibliotheken, all die Dinge, die sich nicht rechnen, die vor der Feder eines Betriebswirtes im Normalfall in einem uneingeschränkten, im unregulierten Markt niemals Bestand hätten. Aber da wir wissen, dass der Markt nicht alles ist, ich hoffe, daran sind wir uns einig, glaube ich, brauchen wir nicht das, was Frau Merkel gefordert hat, eine marktkonforme Demokratie, sondern wir brauchen das, was Ludwig Erhard mit der sozialen Marktwirtschaft erfunden hat, nämlich eine Politik, die in der Lage und fähig ist, den ungeregelten Märkten, wo es nötig ist, auch Grenzen zu setzen. Und diese Grenzen finden sich in unserem Grundgesetz, die finden sich in den Dingen, die wir vom Grundgesetz schützen wollen, und die enden auch da, wo unser Justizsystem ausgehebelt wird. Also nicht nur unseres, sondern allgemein die europäischen, die ja noch nicht so identisch sind, wie sich mancher in der EU das vielleicht wünschen würde. Aber das Freihandelsabkommen würde dazu führen, dass bei Streitigkeiten zwischen Firmen, in der Regel großen Firmen, und den Staaten, die Staaten in der Regel den Kürzeren ziehen, weil die nationale Gerichtsbarkeit einfach ausgeschaltet ist. Mit diesem TTIP würden Schiedsgerichte in Kraft gesetzt, die parallel als Paralleljustiz neben der nationalen Justiz agieren und die dazu führen können, dass zum Beispiel ein großes Unternehmen, das vor allen Dingen aus dem Buchhandel bekannt ist, ich nenne den Namen mal nicht und Sie dürfen raten, wer es ist, seine Bücher in Deutschland noch ungehinderter absetzen kann und qua seiner Marktmacht und den nicht gezahlten Tariflöhnen zum Teil natürlich Preise anbieten kann, bei der lokale und regionale Buchhändler einfach nicht mehr mithalten können. Das ist bereits der Fall. Amazon agiert seit Jahren so. Und wann immer ich in Leipzig Nordost von der Autobahn abfahre, sehe ich Verdi vor den Türen Amazons auch streiken deswegen, weil diesen Beschäftigten in den Verteilerzentren, auch in Bad Hersfeld in Hessen, eben nicht die Löhne gezahlt werden, die ihnen eigentlich zustehen. Dieses wäre dann noch uneingeschränkter möglich. Und wenn man nun hofft, dass durch den Wegfall einer Buchpreisbindung die Bücher am Ende billiger würden, dann kann man sich gleich von diesem Gedanken verabschieden. Diejenigen Fachleute, Fachmänner und Fachfrauen, die im Buchhandel bewandert sind, haben sich den amerikanischen Buchmarkt angeschaut. Und er ist nicht nur ärmer an Publikationen, er ist auch im Schnitt deutlich teurer. Das sind nur zwei Beispiele, die deutlich machen, wie problematisch dieses Freihandelsabkommen ist, wenn wir alles über den Markt definieren und wenn unsere Gesellschaft und unsere kulturellen Inhalte nur noch als Ware definiert und behandelt werden. Und genau an der Stelle merken wir, dass Liberalität, auch Wirtschaftsliberalität, wichtig ist, vor allem wichtig da, wo Überregulierung abgeschafft wird. Aber das Abschaffen von Überregulierungen kann nicht dazu führen, dass wir uns als Kulturnation bei der Gelegenheit gleich mit abschaffen. Andere Aspekte, die meiner Ansicht nach ganz klar gegen ein Weiterverhandeln zu den derzeitigen Bedingungen, nämlich ohne Parlamentsbeteiligung und ohne öffentliche Transparenz sprechen, sind die Fragen des Umweltschutzes und der Verbrauchersicherheit. Das sind die Punkte, die Ihnen wahrscheinlich aus den Zeitungen auch bekannt sind, weil auch dort diverse Organisationen aufgewacht sind und festgestellt haben, dass wir zur Beglückung unseres Mittags- oder Abendbrottisches nicht die Chlorhühnchen und andere Produkte der amerikanischen Agrarkonzerne brauchen. Wir sind sehr wohl in der Lage, in Europa uns selbst zu ernähren. Und wir sind auch in der Lage, Getreidesorten anzubauen, die diesem Klima angemessen sind. Ich möchte auch, obwohl ich weiß, dass es ein sehr polarisierendes Thema ist, aus wissenschaftlicher Sicht, und diese Meinung maße ich mir als jemand an, der jahrelang in der Genetik selbst gearbeitet hat und genveränderte Mechanismen hergestellt und in begrenztem Laborumfang auch in Umlauf gebracht hat, aber eben nicht in die Natur. Ich behaupte auch, dass, und es lässt sich auch durch diverse Argumente stützen, dass wir auch nicht die moderne Gentechnik dafür brauchen, die Weltbevölkerung zu ernähren, wie zum Beispiel Monsanto und andere Konzerne behaupten. Wenn ich mir anschaue, wie viel Lebensmittel wir tagtäglich und wöchentlich und jährlich wegwerfen, in diesem Land, in der EU und überall auf der Welt, und wenn ich sehe, wie wir durch EU-Subventionen die Agrarmärkte zum Beispiel afrikanischer Staaten förmlich tot fördern, weil wir zum Beispiel nach Zentralafrika billigen Hähnchenabfall von Schlachtereien, von deutschen geschlachteten Hähnchen, die aber in Polen geschlachtet wurden, weil es da billiger ist, nach Afrika exportieren, sodass die heimische Hähnchenindustrie daran zugrunde geht, weil der europäische Hähnchenabfall billiger ist als ein in Afrika aufgezogenes Hähnchen, dann wird der ganze Irrsinn der Situation eigentlich bewusst. Und deswegen müssen wir mehrerlei tun. Wir müssen Transparenz bei diesen Subventionen herstellen. Und wahrscheinlich können wir auch ganz viele dieser unsinnigen Subventionen, die uns alle als Steuerzahler viel Geld kosten, einfach abschaffen. Applaus kann das zusammenfassen in einem kurzen Satz. Die Alternative für Deutschland ist selbstverständlich für freien Handel, wenn die entsprechenden kulturellen Aspekte beachtet werden, die ich gerade versucht habe auszuführen. Aber wir sind nicht für freien Handel um jeden Preis. Bleiben wir bei der Transparenz, die sich wie ein roter Faden durch unser Wahlprogramm zieht, weil wir einfach feststellen, dass wir als Bürger über viele Dinge nicht mehr Bescheid wissen oder auch schlicht von der Masse an sogenannten Informationen und mit dem Sekunden- oder Minutentakt von Informationen schlichtweg überfrachtet werden, dann müssen wir auch anschauen, dass diese Daten, die rund um den Globus geschickt werden, mitnichten geschützt sind. Und ich habe in den letzten Monaten diverse Gespräche geführt mit dem amerikanischen Generalkonsul, der zufälligerweise in Leipzig sitzt und der uns immer wieder einlädt. Man fragt sich, warum, aber wir sind bisher der Einladung gefolgt und letzte Woche haben wir ihn zu uns eingeladen, damit nicht nur immer wir vorgeladen werden, sondern auch wir ihn einmal vorladen können. Wir haben über diverse Dinge gesprochen und natürlich auch über die Souveränität der Daten. Und Sie wissen, dass die Amerikaner das alles ein bisschen lockerer sehen und der Meinung sind, dass wir Europäer und insbesondere wir Deutschen da ein bisschen überspannt sind. Aber wenn wir über Transparenz sprechen, dann müssen wir uns klar machen, dass wir nicht erst seit der NSA-Affäre kräftig abgehört werden und natürlich nicht nur von den Amerikanern, sondern auch von den Australiern und den Briten und den Franzosen und wer weiß nicht von noch allen, wahrscheinlich auch von den Russen, wenn ich daran denke, dass die Russen offensichtlich auch die Amerikaner hervorragend abhören, wie man vor kurzem feststellen konnte, dann müssen wir einfach fordern, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem 2+4-Vertrag, der uns angeblich zu einem souveränen Staat gemacht haben, endlich auch die Hoheit über unser eigenes Territorium wieder haben möchten. Wir kennen sicherlich nicht alle Details und ich weiß persönlich nicht, ob es die Kanzlerakte wirklich gibt. Ich weiß nur eins, ich erwarte von Politikern, die sich von Bürgern wählen lassen, dass sie Rückgrat genug haben, um diese Informationen zu den tatsächlichen Zuständen, zu der Gesetzeslage, zu bilateralen Verabredungen, auch wenn nötig, wahrscheinlich nicht in allen Fällen, aber in den nötigen Fällen an die Bevölkerung weitergeben und dafür sorgen, dass auf die Art und Weise dann die sogenannten Verschwörungstheorien oder vielleicht Mutmaßungen gar nicht erst entstehen können. Die gedeihen nämlich nur da, wo richtige Informationen fehlen. Meine Damen und Herren, ein Thema schneide ich noch an und dann würde ich ganz gern die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen zu diskutieren oder mich Ihren Fragen stellen. Wir müssen über das Thema Energie sprechen. Sie wissen, wir haben darüber im Bundestagswahlkampf gesprochen und wir müssen darüber im Europawahlkampf umso mehr sprechen. Denn gerade der Energiemarkt ist einer, der eben ebenso wenig wie das Wetter nicht an den Grenzen Halt macht. Und wahrscheinlich können Sie noch viel mehr Details dazu füttern, wenn es darum geht, dass wir inzwischen billigen Atomstrom aus Frankreich importieren, um unser Stromnetz anzufüllen und in anderen Tagen und in anderen Wochen, wenn zu viel Sonne und Wind da ist, diesen billig oder mehr oder weniger zum Nulltarif nach Holland oder in andere Nachbarstaaten verschenken. Das EEG ist nicht mehr abzulehnen, das EEG gehört schlichtweg abgeschafft. Nicht, dass man etwas gegen klimaneutrale Energieerzeugung haben darf oder haben sollte. Fortschrittliche Technologien sind etwas, was Deutschland immer ausgezeichnet hat. Die Frage ist nur, wie lange wir sie subventionieren wollen und wie viel Subventionsindustrie wir dabei künstlich züchten wollen, die dann natürlich, wenn die Subventionen wegfallen, gnadenlos zusammenbricht. Und es ist auch die Frage, inwieweit wir die Bürger bevormunden wollen, indem wir das Thema Energiesparen in einer Art und Weise überfördern, die jedem Hausbesitzer vorschreibt, wie und in welchem Umfang er seine Häuser zu dämmen hat. Und gleiches gilt natürlich auch für die Vermieter. Das sind meiner Ansicht nach alles Klientelprogramme, die am wahren Kern vorbeigehen. Wir haben eigentlich kein Konzept, wie wir mit der Energie weitermachen sollen. Und wir sind eben auch nicht wirklich darüber im Klaren, was uns die konventionelle Energieerzeugung auf Dauer tatsächlich kosten wird. Sicher ist, dass bestimmt die Ressourcen endlich sind, auch wenn es da einige gibt, die behaupten, die Braunkohle und die Steinkohle wird relativ schnell nachwachsen. Dazu fehlen mir fundierte Daten und als Wissenschaftler bin ich aufgefordert, mir die Primärdaten anzuschauen, bevor ich eine Hypothese aufstelle. Klar ist aber auch, dass was mit dem EEG geplant ist, eine Doppelinvestition in de facto zwei Energienetze ist, weil wir die Kraftwerke parallel zu den neuen Windkraft- und Solaranlagen betreiben müssen, um in den Zeiten, in denen wir keine Sonne und keinen Wind haben, die Stromversorgung anderweitig sicherzustellen. Und weil das nicht funktioniert, Kraftwerke hoch und runter zu fahren, weil ein ständiges Auf und Ab von Industrieanlagen immer teurer ist als eine konstante Betreibung dieser Energieanlagen. Deswegen bin ich froh über jeden Betriebswirtschaftler an der Stelle, der Ihnen sagt, dass das kompletter wirtschaftlicher Unsinn ist. Ich weiß nicht, ob das Saarland Braunkohlekraftwerke hat? Steinkohle, okay. Ich komme aus zwei Kohleregionen. Ich bin aufgewachsen in Brandenburg, da gab es die Braunkohle. Und am Nordostrand des Ruhrgebietes in Bergkamen, wenn Ihnen das was sagt, bin ich groß geworden. Da gab es die Steinkohle, jetzt wird da nicht mehr viel getan. Die Gruben sind alle zu. Aber wenn ich mir anschaue, gerade in Sachsen und in Brandenburg, wo zur Wendezeit die wirklich maroden Kraftwerke komplett saniert wurden, die laufen gerade mal 20, 25 Jahre. Und wenn ich jeden Morgen nach Leipzig fahre, ich wohne ca. 50 Kilometer südlich von Leipzig, dann fahre ich immer am Kraftwerk Lippendorf vorbei, das unweit eines Ortes liegt, der neben Bitterfeld zum schmutzigsten Ort der DDR ausgerufen wurde. Der Ort heißt Espenhain, der ist auch nicht sehr schön. Damals, zu DDR-Zeiten, ich kannte ihn von damals nicht, soll man dort ohne Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer gar nicht durchgekommen sein, weil einfach immer Smog und Industrienebel geherrscht hat. Heute ist das ein sauberer Ort. Das Kraftwerk Lippendorf stößt außer CO2 und Wasserdampf de facto nichts mehr aus, alles andere wird rausgefiltert. Weil man das ja nun nicht gutheißen kann, wenn man grün ist, muss man also das CO2 meiner Ansicht nach zum Klimakiller erklären, denn eine wirklich wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es bisher nicht. Zumindest ist das meine Hypothese. Und deswegen gehöre ich zu denjenigen an der Stelle der AfD, die gern etwas provozieren oder polarisieren und sagen, bevor der wissenschaftliche Beweis nicht angetreten ist, dass wir tatsächlich anthropogen das Klima verändern, in dem Maße, wie es uns die Klimawandelbefürworter oder wie wir sie nennen wollen, weismachen, bis dahin glaube ich es einfach nicht. Jetzt ist mir noch ein Punkt eingefallen, den ich kurz ansprechen möchte, aus aktuellem Anlass. Haben Sie gehört, dass Herr Schulz, derjenige, der gern EU-Kommissionspräsident werden will, offensichtlich doch in unserem Wahlprogramm nachgeschaut hat? Also Hecker hat ja im Großen und Ganzen recht, unsere Konkurrenz liest meistens nicht, was wir schreiben. Und wenn Sie etwas lesen, dann picken Sie sich die Sachen heraus, auf denen Sie gut rumhacken können. Sie haben vielleicht gehört, dass wir in Sachsen angeblich eine Quote deutscher Musik im Radio fordern. Wir fordern zwar mehr deutsche Musik, aber keine Quote und diverse andere Dinge, die man uns immer wieder vorhält. Aber Herr Schulz hat gelesen. Gestern las ich in der Leipziger Volkszeitung, und ich bin sicher, es war nur abgeschrieben von den Bundesmedien, dass Herr Schulz ein Einwanderungsgesetz nach amerikanischem Vorbild fordert. Also er sagte nicht kanadischen, das wäre zu offensichtlich gewesen. Aber alle, die die Materie kennen, wissen natürlich, dass das amerikanische und kanadische Einwanderungsmodell sehr, sehr ähnlich sind. Ich dachte, ich lese nicht recht. Wir erleben hier das Gleiche, was wir auch im Bundestagswahlkampf schon erlebt haben, als plötzlich eine der großen Parteien Volksentscheide forderte. Nun, das hielt in den Koalitionsverhandlungen nicht lange an. Nach einem halben Tag war das Thema wieder in der Schublade verschwunden, wie nicht anders zu erwarten war. Aber an der Stelle merken wir, wenn man pessimistisch sein will, dass unsere politische Konkurrenz sehr wohl versucht, uns das Wasser abzugraben, indem sie einfach unsere Positionen und nicht nur unsere Farbe von den Wahlplakaten kopiert. Wenn man positiv denken will, kann man auch sagen, denen ist schon klar, dass sie mit uns rechnen müssen. Und in diesem Zusammenhang müssen wir dann davon ausgehen, dass ebenso wie nach der Bundestagswahl dieses Thema nach der Wahl zum EU-Parlament sehr schnell wieder in den Schubladen verschwinden wird, denn es ist mitnichten sozialdemokratische Politik, die Einwanderung zu regeln. Ich habe kürzlich mit einem jungen Mann auf dem Bornaer Marktplatz gesprochen, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber unsere Kreisstadt, und er war im Gespräch mit einem Herrn, der ganz offensichtlich mal die NPD gewählt hat, und ich kam zufällig beim Flyerverteilen vorbei und hielt ihn für einen Vertreter der Linken, was er streng von sich wies, und dann haben wir uns über das Thema Einwanderung und Asyl unterhalten, und es war sehr interessant zu beobachten, wie nach circa 5 Minuten mir der junge Mann zustimmt und sagte, ja, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, und 2 Sätze später, aber im Übrigen bin ich der Meinung, dass Wirtschaftsflüchtlinge unter die Asylgesetzgebung fallen sollten. Und da habe ich mich gefragt, was ist bei offensichtlich einigen, hoffentlich nicht allen jungen Menschen, ganz offensichtlich nicht allen jungen Menschen in unserem Land los, dass sie derartige Positionen immer wieder gedankenlos und kritiklos vertreten? Wo lernen sie dieses und was müssen wir tun, damit sie endlich wieder anfangen zu denken? Die AfD ist mitnichten ausländerfeindlich. Ich benutze das Wort, obwohl ich es überhaupt nicht mag, weil es so platitüdenhaft ist wie viele andere Aussprüche unserer politischen Gegner. Aber nennen wir das Kind doch beim Namen. Nein, die AfD ist nur der Meinung, dass wir endlich in Deutschland zu dem Zugeständnis kommen müssen, dass wir natürlich ein Einwanderungsland seit langem sind. Auch das durfte nach SPD-Lesart bis spät in die 90er Jahre noch nicht mal zugegeben werden. Ich habe mir da im Politikunterricht am Balkaner Gymnasium einige Rüffel eingehandelt, als ich dies verlauten ließ. Nein, wir sind ein Einwanderungsland und wir werden auch ohne Einwanderung mittelfristig oder kurzfristig nicht auskommen. Denn das Problem des demografischen Wandels oder sagen wir doch mal deutsch, des Kindermangels, den wir haben, werden wir kurzfristig wahrscheinlich nicht alleine beheben können. Aber wir sollten auch so ehrlich sein, zuzugestehen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen eine Asylgesetzgebung und die muss vielleicht gar nicht großartig verändert, sondern nur streng angewandt werden. Und daneben brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das es uns erlaubt, genauso wie Amerika, wie Kanada, wie Australien, wie Neuseeland und vielen anderen demokratischen Staaten, uns sehr wohl auszusuchen, wer bei uns einwandert und wer nicht. Welches Europa will also die AfD, oder um die Frage vom Anfang zu wiederholen, was ist denn die AfD nun für eine Partei? Ich möchte Ihnen darauf gar keine Antwort geben. Ich hoffe, Sie haben nach diesen Ausführungen selbst eine gefunden, wenn Sie bisher keine hatten. Und wenn nicht, dann haben wir noch eine Weile Zeit, darüber zu sprechen. Die Alternative für Deutschland sieht sich als eine Partei, die nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in Europa den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit wieder zum Leben verhelfen will, sie wieder anwenden möchte. Das können wir nicht allein, dafür brauchen wir im EU-Parlament auch Partner. Dazu können wir gerne hinterher noch kurz diskutieren. Nur so viel sei gesagt, wir wissen sehr wohl, dass wir alleine dort relativ wenig ausrichten können. Aber so wie auch im Bundestag, so wie auch mit einer 5,0 im Ergebnis, die wir uns mindestens gewünscht hätten, hätten wir nicht alles ändern können. Wir hätten viele Gesetze, die in der Zwischenzeit gemacht wurden, nicht aufhalten können. Aber wir hätten der Transparenz in diesem Land zu mehr Gewicht verholfen und das werden wir jetzt im Europaparlament auf jeden Fall tun. Ansonsten wollen wir es halten wie ein großer französischer Staatsmann, das vor ca. 60 Jahren gesagt hat. Wir wollen das Erfolgsmodell der EU mit den vier Grundprinzipien fortschreiben. Wir wollen ein Europa der Vaterländer, der souveränen Vaterländer, die ganz selbst entscheiden dürfen und müssen, wann auch immer, wenn die Nationen es entscheiden, ob sie mehr oder weniger europäische Integration wollen. Dies darf nicht über die Bürger hinweg geschehen, wie es bisher der Fall war. Dazu gehört auch, dass wir anerkennen, dass auch Europa endlich ist, so wie alles endlich ist, vermutlich. Obwohl Einstein, wie Sie wissen, sich da in Bezug auf die Menschheit nicht so sicher war wie beim Universum. Europa hat geografische, kulturelle und historische Grenzen, die von der EU, von der Kommission und auch vom EU-Parlament nicht missachtet werden dürfen. Und auch da rudern ja die Parteien, besonders die Linken und die Grünen und auch die CDU und die SPD inzwischen zurück, indem sie sagen, dass die Aufnahmeverhandlungen mit der Türkei im derzeitigen Stadium definitiv nicht fortgesetzt werden dürfen. Ich denke, wenn man auch auf den Ruf schaut, den Deutschland in der EU hat, dann müssen wir uns schon klar machen, dass Größe auch immer Ängste erzeugt. Und so wie viele Deutsche fallen auch viele EU-Bürger auf Ich will sagen, die Propaganda herein, Deutschland habe doch vom Euro am meisten profitiert und verwechseln dabei, dass es hier nicht um den deutschen Steuerzahler geht, sondern um deutsche global agierende Unternehmen, die in der Tat von dem billigen Wechselkurs auf Kosten der Steuerzahler kräftig Gewinne gemacht haben, die sie mitnichten immer an ihre Arbeitnehmer ausgeschüttet haben, sondern vor allen Dingen die Vorstandsgehälter erhöht haben. Es geht im Wesentlichen darum, dass sie etwas bescheidener auch darin werden, was wir tatsächlich zum Exportschlager machen. Und jetzt meine ich nicht die Waren und Produkte im herkömmlichen Sinne, sondern ich denke, dass wir uns eingestehen sollten, dass auch die Demokratie in unserem Land nicht so gut funktioniert, dass wir in der Lage sind, anderen unsere Systeme, unseren Willen aufzuzwingen, auch nicht mit wohlgemeinten Absichten. Und ich sage dies insbesondere in Bezug auf das duale Ausbildungssystem, das in der Tat eine Erfolgsgeschichte in Deutschland ist. Und ich freue mich über jedes andere Land, das von diesem System lernen will. Aber ich glaube nicht, dass es eine Aufgabe der nun wahrhaftig undemokratischen Troika in Griechenland ist, den Bürgern Einsparungen zu verhängen, die die ganz normale Bevölkerung zu tragen hat und ja gerade nicht die politische Kaste, und es damit zu begründen, dass wir im Gegenzug aus Deutschland das duale Ausbildungsmodell exportieren. Wenn die Griechen sich das gewünscht haben, dann ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie danach gerufen haben. Was wir in Europa weiterhin brauchen, ist eine Durchlässigkeit der Grenzen, eine Durchlässigkeit der Systeme. Und das verlangt geradezu nicht, dass wir von vornherein nationale Standards aufgeben. Im Gegenteil, wir wissen sehr genau, dass nicht nur bei der Währung, sondern bei vielen anderen Dingen, die den Sozialstaat und die Kultur betreffen, unsere europäischen Nachbarn seit Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder auf Deutschland schauen, um herauszufinden, ob es in Deutschland funktioniert. Und wenn ja, dann probiert man es im eigenen Land vielleicht auch. Das heißt, das ist kein Grund, arrogant zu werden, sicher nicht. Aber ich denke, wir brauchen in Europa nicht ein Gleichmachen, ein weiteres Harmonisieren von Gesellschaftsmodellen, weder vom Sozialversicherungsmodell, noch vom Rentensystem, noch von irgendetwas anderem. Ich denke, Europa ist in seiner Vergangenheit, in seiner Geschichte immer dadurch stark geblieben, dass wir die Vielfalt als Chance gesehen haben. Und dass zumindest in den Anfängen der EU das Prinzip der Freiheit und der eigenen Verantwortung wesentlich höher gestellt wurde als das der Gleichmacherei. Und deshalb entlarven wir auf unseren Wahlplakaten die Harmonisierung eben auch als Gleichmacherei. Hätte man sie von vornherein so genannt, aber da waren die Werbestrategen natürlich zu schlau dafür, dann hätten wir, denke ich, nicht in diesem Maße die Harmonisierung erlebt, wie wir sie in den letzten Jahren tatsächlich in unserem Leben verwirklicht sehen. Denn am Ende ist das genau das, was der Westen, der alte Westblock, dem alten Ostblock immer vorgeworfen hat, dass Leistung nicht mehr zählt und dass die Privatinitiative durch eine weitestgehende Gleichmacherei eingeebnet wird. Und jetzt wundern Sie sich nicht mehr, wenn viele AfD-Mitglieder die EU häufig auch als EU-Sozialismus oder EU-Diktatur oder sogar EU-Sowjetunion bezeichnen. Das rührt genau aus der Erkenntnis her, dass das Prinzip der Gleichmacherei vom Ostblock nahtlos auf die EU übergegangen ist. Nun habe ich heute Abend das Prinzip der Subsidiarität gar nicht weiter bedacht. Das Wort ist immer noch so schwierig, dass ich mich immer etwas davon fürchte, es auszusprechen. Aber am Ende heißt es ja nichts anderes, als dass Entscheidungen da getroffen werden, wo die Probleme und Aufgaben anstehen. Und deswegen kann die EU keine EU-Regierung sein, weil sie gar nicht in der Lage ist zu verstehen, welche Bedürfnisse und Probleme zum Teil in den einzelnen Regionen Europas bestehen. Und schauen wir uns an, ob der Euro tatsächlich den Frieden in Europa befördert hat, dann müssen wir feststellen, dass nicht nur das wirtschaftliche Auseinanderdriften durch die Eurozone befördert wurde, dass Griechenland und Spanien und Portugal und einige andere Länder, auch Frankreich und Italien gehören dazu, wirtschaftlich schwächer dastehen, das Pro-Kopf-Einkommen gesunken ist als vor Einführung des Euros. Da erleben wir auch, dass in diversen Regionen der EU regionale Konflikte wieder aufflammen, die eigentlich beseitigt schienen oder unter Kontrolle schienen, wie zum Beispiel in Spanien, dass die Katalonier nun erst recht aus dem spanischen Verbund ausscheiden möchten, weil sie auch sie der Meinung sind, ebenso wie einige Bundesländer in der Frage des Bundes- oder Länderfinanzausgleiches, dass sie für Regionen, ärmere Regionen ihres eigenen Landes nicht komplett finanziell gerade stehen möchten. Das ist also kein deutsches Thema, das ist ein gesamteuropäisches Thema. Und das kann nur dadurch bewältigt werden, dass den schwächeren Staaten, und dazu kann Bernd Lucke viel besser referieren als ich, aber das Prinzip doch so ist, dass wir diesen schwächeren Staaten die Gelegenheit geben müssen, ihre Währung an ihre Produktivität anzupassen. Und das geht nur über eine, wenn auch kontrollierte Abwertung, die innerhalb des Eurosystems derzeit einfach unmöglich ist. Die AfD möchte Europa wieder zu dem Erfolgsmodell machen, das es gewesen ist, das die Stärke in seiner Vielfalt sieht und natürlich auch Solidarität untereinander übt. Die Solidarität, das wissen wir alle aus dem Privaten oder Beruflichen, kann aber nie grenzenlos sein. Solidarität funktioniert nur dann, wenn derjenige, dem geholfen wird, letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe erfährt. Und das ist gerade nicht der Fall, wenn das Geld, das über Rettungsschirme ausgeschüttet wird, über Rettungspakete und dergleichen mehr, am Ende gar nicht bei den Menschen landet, sondern dazu führt, dass die Banken ihre Gewinne privatisieren und ihre Risiken weiterhin verstaatlichen. Applaus Ich würde mir wünschen, aber genau das ist derzeit nicht der Fall, dass Europa in den nächsten Jahren und Jahrzehnten lernt, tatsächlich nach außen mit einer Stimme zu sprechen. Denn wir wissen, dass die globalen Machtverhältnisse im Umschwung begriffen sind, dass die Amerikaner ganz dringend einen Partner brauchen, um gegen den Machtzuwachs der Chinesen auf dem gesamten Kontinent, vor allen Dingen aber im Pazifik und in Afrika, etwas entgegenzusetzen. Und so bin ich gar nicht bang darum, wenn wir unsere amerikanischen Partner, und weil ich nicht Freunde sagen möchte, weil ich das für zwischenstaatliche Beziehungen für die falsche Vokabel halte, ich glaube nicht, dass durch unsere offene Kritik an diversen Zuständen bezüglich Datenschutz oder auch Freihandelsabkommen die tatsächliche und gewachsene Partnerschaft zu den Amerikanern wirklich in Gefahr gerät. Ich glaube vielmehr, dass es uns Deutschen und als Europäern insgesamt endlich ansteht, 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aufzustehen und eine eigene Meinung zu vertreten. Eine eigene Meinung vertreten werden wir auch im EU-Parlament, nicht allein. Wir werden dabei Unterstützung brauchen, sicherlich von Partnern, die ebenso wie wir eine Reform der EU erreichen wollen, nicht eine Abschaffung. Ich glaube, damit ist keinem von uns gedient, ebenso wenig wie mit dem Wiedererrichten von Zollschranken, wie es von der Front National in Frankreich gefordert wird. Ich glaube, dass die AfD auf dem guten Weg ist, in der Realpolitik ihre Fußabdrücke zu hinterlassen. Und ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren noch viele werden. Und wenn Sie dazu beitragen wollen, dann haben Sie hoffentlich jetzt eine Idee, wo Sie am kommenden Sonntag Ihr Kreuz machen. Herzlichen Dank.